Solche Stimmen stehen auch in Deutschland durchaus nicht vereinzelt da. In den romanischen Ländern hingegen wurde der Kampf geradezu mit äußerster Kraftanstrengung geführt. Allerdings nicht von jeher. In Frankreich war beispielsweise noch um die Mitte des 18. Jahrhunderts das römisch-katholische Glaubensbekenntnis unentbehrlich für die Aufnahme in die Grande Loge de France. Das änderte sich aber sehr rasch unter der Aufklärungsarbeit der Enzyklopädisten, es sei hier nur Voltaire genannt, der bereits in jungen Jahren das Licht erhalten hatte und sich im hohen Alter neuerdings in eine Loge aufnehmen ließ. Voltaires viel zitiertes Wort »Écrasez l'infâme« vernichtet die ruchlose katholische Kirche, zündete in weitesten Kreisen. Der Kampf entbrannte auf allen Linien, er richtete sich gegen Kirche und Papst, gegen Gott und die Religion. Was zerstört werden muss, das ist das Werkzeug selbst, dessen sich der Klerus bedient, um die Massen zu betören. Das ist die Religion selbst, sagte zum Beispiel der Großmeister des belgischen Großorients, Bruder Koch, auf dem Freimaurerkongress im Jahre 1900. Der Kampf zwischen Kirche und Freimaurerei ist ein Kampf auf Leben und Tod, ohne Rast und Gnade, erklärt das Bulletin de Travaux des Supreme Conseil de Belgique, Nummer 51, Seite 59. Natürlich suchten sich die Päpste zu wehren. Papst Clemens XII. War der Erste, der sich in der denkwürdigen Konstitution in Eminenti vom Jahre 1738 in schärfster Weise gegen die Freimaurerei wandte. Er nennt sie Gesellschaften, in welchen Menschen jeder Religion und Sekte zu einem streng abgeschlossenen Bunde vereinigt sind. Er betont, dass sie vorzugsweise im Geheimen wirken und endlich, dass sie durch schwere Eide mit furchtbaren Strafandrohungen zu unverbrüchlichem Stillschweigen verpflichtet seien. Das sind übrigens Vorwürfe, denen man auch heute noch eine gewisse Berechtigung nicht absprechen kann. Andere Päpste folgten. Im 19. Jahrhundert waren es insbesondere Pius VII., Leo XII., Pius VIII., Gregor XVI., Pius IX. Und Leo XIII., die sich in wiederholten Enzykliken gegen die geheimen Gesellschaften kehrten. Namentlich gegen die Freimaurer und die ihnen verwandten Carbonari schleuderten sie den großen Kirchenbann. Die italischen Freimaurer, die an der Schaffung des geeinten Italien einen sehr großen Anteil hatten, Mazzini, Garibaldi, ja nahezu sämtliche politischen Führer, waren Logenbrüder, antworteten mit Spott und Hohn und forderten geradezu die Verbrennung des Papsttums. Rivista della Massoniera Italiana, 1882, Seite 89. Die Logen der ganzen Welt wurden zum Kampf gegen den Papst und Kirche um Hilfe angegangen, und der Großorient von Italien verlangte namentlich auch von den deutschen Großlogen eine gemeinsame Aktion gegen den Papst. Aus einem Rundschreiben des italischen Großorients an die deutschen Großlogen, abgedruckt in der Bauhütte 1887, Seite 5. Und merkwürdig, während die deutschen Logen doch immer darauf hinweisen, dass ihre Tätigkeit mit Politik nicht das Geringste zu schaffen habe, weiß das italienische Logenorgan zu berichten, dass im Kampfe gegen den Papst eine vollständige Übereinstimmung mit den deutschen Großlogen erzielt worden sei. Rivista della Massoniera Italiana, 1886, Seite 159. Natürlich dürfen auch die ungarischen Brüder nicht fehlen, die ja stets in engster Verbindung mit dem Großorient von Italien standen. Und es ist zweifellos ein hübsches Wort des ungarischen Großmeisters, das festgehalten werden soll, wenn er in einem Festgruße den italischen Brüdern den Wunsch übermittelt, der größte Baumeister aller Welten möge ihnen im Kampfe gegen die Finsternis zu Hilfe eilen. Das war 1895. Hübsch ist diese Wendung deshalb, weil das anerkannte Haupt der Finsterlinge, der Papst, die Schätze des Vatikanischen Archivs schon seit langem der freien wissenschaftlichen Forschung zugänglich gemacht hat, während sich die Großoriente der ganzen Welt in Nacht und Schweigen hüllen und jeden mit dem Tode bedrohen, der es wagt, auch nur einen Teil ihrer Geheimnisse ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Haben nun die italischen Freimaurer Gott längst entthront und dafür ihren Garibaldi zu einem übermenschlichen Wesen, ja zum Nationalgott erhoben? Rivista Massoniera Italiana, 1889, Seite 172. Denselben Garibaldi, den andere einen lächerlichen Maulhelden nannten, dessen militärische Fähigkeiten gleich null gewesen seien, so gingen die französischen Logenbrüder noch einen Schritt weiter. Sie entthronten sogar den allerhöchsten Baumeister aller Welten selbst. So geschehen am 10. September im Jahre des Lichtes 5877, also 1877. Die Formel «A la gloire du grand architecte de l'univers», mit der alle Aktenstücke des Grand Orient de France begannen, wurden gestrichen. Da ob großes Entsetzen in der Freimaurerei der ganzen Welt. Die englische Großloge brach sofort alle Beziehungen zum Grand Orient ab, desgleichen die von Schottland und Irland und mehrere amerikanische Großlogen. Die deutschen Großlogen hatten dies nicht nötig, weil sie bereits im Jahre 1871 jede Verbindung mit dem Grand Orient gelöst hatten, als nämlich während des Deutsch-Französischen Krieges 10 Pariser Logen die Kühnheit besaßen, Kaiser Wilhelm I. und den damaligen Kronprinzen vor ihr Gericht zu laden und überdies gegen sie einen Kopfpreis von 1 Million Franken öffentlich auszuschreiben.